Willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Unser heutiges Thema lautet Bavarian Rhapsody, fremd im eigenen Land. Wie komme ich auf dieses Thema? An der Stelle gleich nochmal direkt erklären, weil war wieder so ein peinliches Google-Thing, was ich nie gegoogelt habe. Ich habe mich ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Wort Rhapsody bedeutet. Was heißt das eigentlich? Oh shit, lass mich auch nochmal kurz googeln. Ich meine, es ist sowas wie so eine Operette von einer Geschichte, aber... Weil es ist nämlich wirklich, das ist immer so ein also das, man hat es quasi wegen Bohemian Rhapsody irgendwie, also ja, quasi auf dem Schirm, aber das ist so ein Wort, wo ein ich vorgetragenes nie genau wusste. Gedicht. Ja, siehst du. Sowas in der Art habe ich mir auch gedacht. Ich wusste es halt nie genau, aber ich war mir halt sicher, also quasi das Konfidenzintervall war so bei 80%, dass es irgendwas in die Richtung ist, deswegen habe ich nie gebothert, das mal nachzugucken. Das, mein Quick-Google-Ergebnis hat ergeben, dass das ein Lied vokal oder instrumental vorgetragen ist, das sich an keine Form hält. Perfekt für Creamspeak. Denn auch wenn wir jetzt sagen Bavarian Rhapsody, wir werden uns wahrscheinlich nicht daran halten. Aber versuchen wir mal ganz kurz, wenigstens 5 Minuten lang im Thema zu bleiben. Ich komme auf Bavarian Rhapsody, weil ich vor 2 Wochen in Bayern war. Ich war nämlich mit meiner Freundin auf einer Hochzeit. Das ist schon Aufhänger genug. Ich war in Bayern. What reicht, happened reicht, next? Reicht, blow your mind. Reicht jedem. Ich war auf einer bayerischen Hochzeit und hab da mal wieder den absoluten Clash of Cultures in Deutschland mitbekommen. Erstmal finde ich es immer wieder erstaunlich, dass Jugendliche schon im frühesten Alter einfach Bayern, die reden bayerisch. Also so ganz selbstverständlich. Ja, das stimmt. Das ist unglaublich, total crazy. Dass, ja. Ne, wenn das hier zum Beispiel in Köln passiert, wenn dann irgend so ein 12- bis 16-Jähriger auf einmal so ein bisschen abkölscht, denke ich mir, ja, das sind halt, ich meine, das gibt es ja in Köln, du hast ja auch in Köln, ich sag mal so, Karnevalsvereine und diese ganzen Funke-Mariechen-Tanzgruppen und so, ne? Die haben dann manchmal sogar so ein bisschen so einen Schnack drauf, aber halt eben nur, wenn die in dem Kontext unterwegs sind. Nee, in Bayern, ja? In Bayern ist das wie so eine vokale Uniform. Das ist Amtssprache quasi. Genau. Du hast, und man kann sofort die Außenseiter, die Ausländer, die Preußen outen, ja? Und das ist mir immer wieder passiert. Jedes Mal, wenn ich mit jemandem normal geredet habe, kam der, ja, ist dieser Preis? Jedes Mal, aber ich meine es wirklich ernst, egal ob der Junge 10 war, ja. Gut, du hättest auch vielleicht nicht mit deiner Pickelhaube rumlaufen müssen, ne? Also ich hab grundsätzlich immer meinen Bismarck-Schnäuzer auf und laufe mit Pickelmarke rum und erzähle auch jedem, dass ich die Deutschen wieder vereinen muss unter preußischer Flagge. Könnte etwas damit zu tun haben, dass ich als Saupreis beschimpft werde. Aber mein schönstes Erlebnis war, also manchmal ist es ja wirklich lustig, so urig lustig. Wir waren dann irgendwann nach der Hochzeit um 1 noch vor dem Wirtshaus. Es war wirklich ein Wirtshaus, eine Wirtschaft. Und die alte, dicke bayerische Frau, die scheinbar in jeder Wirtschaft gibt, fing dann auch gleich damit an, dass ich ja Preuße bin und erzählte dann noch wahllose bayerische Gedichte über den Umgang mit Preußen. Und ich glaube, das ist ganz lustig, aber auf Dauer geht es einem, glaube ich, tierisch auf die Nüsse. Ich meine, das ist jetzt so als weißer 30-Jähriger natürlich ziemlich bescheuert zu sagen. Stop oppressing me, please. Richtig, genau. Ich glaube, dass man als Flüchtling oder 20-Jähriger Schwarzer da sehr viel mehr Probleme hat. Aber man merkt schon so im Kleinen, ja, wie so ein leichter alltäglicher oder lustig oder ernst gemeinter Rassismus irgendwann einfach nur noch auf die Nüsse geht. Ich glaube tatsächlich, der Ursprung findet sich ja ein bisschen in der Unsicherheit im Umgang mit dem Fremden sozusagen im Allgemeinen. Und deswegen wird das dann so versucht, irgendwie so humoristisch so, ihr Preisen, so weißt ja. Du so. Aber es ist eigentlich so ein bisschen so ein, was will der von mir? Was wollen wir hier so? Macht er mich jetzt schwul oder so? Das auf jeden Fall. Also ich war auch der schwulste Preuße da. Ja. Die haben mich auch immer auf meine Pickelhaube gesetzt. Aber Das Wichtigste, also das, was ich wirklich mitgenommen habe, ist, dass diese ganzen Jungen und Mädels, ich war da wirklich der bunte Hund, ne, der Kölner, das war auch lustig, die haben mich nicht mit meinem Namen angesprochen, sondern es war immer der Kölner. Ne, und dann so, Viva Colonia! Ich war auf einmal wieder auf dem Schulhof zwischen 50-Jährigen. So, the new kid, ja, from rich famous cool school comes. Und es war wirklich, also es war lustig, es war ein netter Aufenthalt und ich bin ja auch meiner Freundin verpflichtet, Bayern halb zu mögen. Aber es war auch eine ganz seltsame Erfahrung, muss ich sagen. Und ich glaube, das lassen man wir weiß heute ja auch mal. In so einem, man weiß ja in so einem Kontext auch nie, wann die Stimmung umschlägt, sozusagen. Ja, genau, und wann dann auf einmal die Mistgabeln und die Fackeln genau, rausgeholt dann, werden. In einem Moment ist dann auf einmal der Lynchmob am Start, weil du aus Versehen, weiß nicht, die Weißwurst in der falsche Richtung gezuzelt hast oder irgendwie sowas. Richtig. Es war wirklich schön. Die hatten da auch so eine bayerische, die hatten da eine bayerische Tanzmuckerband. Und das war auch ganz schön, die haben nämlich Viva Colonia gespielt, ja? Und echt jetzt nur wegen dir, oder? Da habe ich mich noch nicht geoutet als Ausländer. Aber die haben ja den ganzen Abend über gebayert, also wirklich heftigster Dialekt. Aber Viva Colonia haben die dann im feinsten Hochdeutsch gesungen. Sehr geil. Bis sie dann übergegangen sind zu Viva Bavaria und dann war der Dialekt wieder da. Ja, aber es war eigentlich wirklich schön. Bayern ist ja auch wirklich ein schönes Land, ne? Muss man absolut, wirklich mal sagen. Aber also ich habe dann später ein Gespräch gehabt mit so einer eher 50 Jahre alten, gut betuchten Dame, die mir dann auch von den Flüchtlingen und von dem Erdogan-Putsch erzählt hat. Und man hat dann gemerkt, wie sie langsam merkte, dass ich relativ liberal eingestellt bin. Und sie dann auch im Laufe des Gespräches immer liberaler wurde. Und so, ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, also so meine ich das jetzt auch nicht. Es war auf jeden Fall ein lustiger Abend. Meine Fahrt dahin war schon wunderbar. Ich bin mit dem Flixbus gefahren. Jetzt kommen hier ein paar feine Creamspeak-Reisetipps. Wenn ihr im Flixbus fahrt, ja, wenn ihr unbedingt müsst, setzt euch in die Mitte und nicht nach hinten, hinter einen älter aussehenden Araber. Und ich bin ja, also das wird mir jetzt wohl noch sagen dürfen. also der Mann. Du hast eine gute Portion bayerisches Kultur. Ich hab mir auf jeden Influence Fall einen guten Kultur- und Alltagsrassismus mitgenommen, wenn ich etwas gelernt habe. Hast ein paar Leute da liberalisiert und hast dich dafür selber ein bisschen radikalisiert. Also ich habe auch wirklich meine ganzen alten Hakenkreuzflaggen aus dem Keller geholt und wieder aufgehangen. Energetisches Gleichgewicht ist eingehalten worden. Auf jeden Fall, der Junge oder ältere, aber ich kann es nicht genau sagen, ich sag jetzt auch mal so um die 30, war schön, der hat dann beide Sitze nach hinten geklappt und hat sich quer ohne Socken voreingesetzt und dann hat er die ganze Zeit WhatsApp-Anrufe geführt und so die leichte Terrorpanik kam auch in mir immer wieder hoch. Also wirklich, er hat dann immer bei WhatsApp Leute angerufen, man sieht ja immer das Bild und das waren meistens Bilder von betenden, stark verkleideten Leuten, bekleideten Leuten. Und er hat einfach die ganze Zeit so dieses Bomb-Emoji gespammt. Nein, er hat einfach immer telefoniert und hat dann einfach nur wählen lassen und es kam kein Anruf durch, so über eine Minute. Und ich erinnere mich an so einen Louis C.K. War das jetzt der Fanzünder für die Kofferbombe? Ich glaube auch. Es erinnert mich immer wieder an so einen Louis C.K.-Bit, wie er im Flugzeug sitzt. Und so eine arabische Familie dann dabei ist und er sich immer wieder sagt, hey, es ist ja alles okay, aber es fühlt sich auch seltsam an. Ich saß auf jeden Fall da und es war dann alles okay. Es war einfach nur ein relativ unhöflicher Typ, der wahrscheinlich noch nicht oft Bus gefahren ist und noch nicht oft darüber nachgedacht hat, dass wenn er seine Rückenlehne nach hinten stellt, der andere automatisch weniger Platz hat. Ich glaube, da muss man aber tatsächlich auch dazu sagen, wir sind ja in Deutschland oder Westeuropa, sind wir an eine extrem große soziale Bubble gewöhnt. So, weißt du, wir haben irgendwie so ein, in Deutschland ist es ja, also das ist ja schon quasi intim, wenn man sich mal so die Hand gibt. Und du hast so ein 2 bis 10 Meter Radius um dich herum, was so deine Personal Zone ist, an die man gewöhnt ist. Und das ist einfach in, insbesondere so jetzt mehr, kollektivistischen Kulturen, ist es einfach anders. Wo man einfach mit 100 Leuten in einem Bus unten, genau, oben und noch auf dem Dach sitzt. Ob das jetzt irgendwie Tokio Transit ist oder halt irgendwie, weiß ich auch nicht, in Jakarta irgendwie im Bus oder sowas, das ist einfach, du bist einfach zusammengemascht mit den Leuten und es ist einfach ein anderer Umgang. Also was ich mir hoch anrechne, ist, dass ich nicht die ganze Zeit, passiv-aggressiv Deutsch. Ja, also das ist, nee, ich kenne das noch aus Wuppertal. Also hier in Köln hört man ja öfter mal so ein kleines Lachen, ne, durch die Gegend schallen und in Wuppertal hat man eigentlich nur aus jeder Ecke gehört. Ja. Und ich erinnere mich auch daran, wenn man durch den Rewe gegangen ist und dann vor einem so eine Atkins-Phalanx oder so eine Lipo-Phalanx aus 3 dicken Menschen war und man versucht sich dann daran vorbeizudrängen und dann wurden die immer wieder langsam mit ihren Rollatoren und immer wieder schneller. Und da habe ich tatsächlich dann auch sehr gemacht. Und dann habe ich auch gedacht, okay, du musst aus Wuppertal wegziehen, das färbt ab. Das ist aber auch so ein urdeutsches Phänomen, glaube ich. Ich glaube auch. Weil du meidest die Konfrontation. Es ist einfach nur so, du brauchst trotzdem ein Outlet, um deinen Ärger rauszulassen. Und dann denkst du so, okay, wenn ich laut genug mache, merken genau. Die es vielleicht. Die Leute kommen von selber drauf, dass es mir genau. Schlecht geht. Das ist ja auch so der Grundpfeiler der passiven Aggressivität. Und ich glaube auch jeder deutsche Säugling wird, wenn die Frau zu lange in den Wehen liegt, hört man dann wirklich über den Unterschied. Apropos Rollator. Ich dachte lange Zeit meines Lebens, es heißt Rollator. Weil ich habe mal, da habe ich noch in Bonn gewohnt, so eine absolut dämliche Werbung gesehen zur WM 2006. Und da stand dann auf der Werbung, da war ein älterer Mann halt mit einem Rollator, der Fußball spielt. Und die Werbung hieß Flanke, Tor, Rollator. Also oder halt Flanke, Tor, Rollator. Aber wenn man sich das so im Metrum, ja, ne, im Prosodischen vorstellt, heißt es ja Flanke, Tor, Rollator. Ne, so in so einem guten Haftbefehl Bushido, ich reime aufs gleiche Wort. Das gleiche Wort zweimal. Genau. Und das zweite Mal ist dann die Punchline. Boah, diese Werbung ist unheimlich. Ich glaube, das läuft auch wieder unter diesem Aspekt, umso beschissener die Werbung, umso länger bleibt es im Gedächtnis. Und hat geklappt wieder sein, für 10 Jahre. Flanke, Tor, Rollator. Reverse Psychology. Ja, bevor ich mir einen Rollator kaufe, krieche ich lieber später wegen dieser Scheißwerbung oder lass mich ziehen oder hol mir eine Sänfte, die von einem Flüchtling gezogen wird. Da kann ich zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade eben schon bei diesen missverstandenen Worte bis ins hohe Erwachsenenalter rein sind, ich den Großteil meines Lebens dachte ich tatsächlich, dass es Kiosk heißt und nicht Kiosk. Achso, Kiosk? Das K wurde immer so weggenuschelt und ich habe es nie, also irgendwie lange Zeit nicht geschrieben, wahrgenommen zumindest das Wort. Deswegen war ich immer davon ausgegangen, dass es Kiosk heißt. Ich dachte, was auch irgendwie, jetzt sag mal so, ich bin ja war ja auf dem humanistischen Gymnasium und das ist einfach eine logische altgriechische Endung. Das macht einfach total Sinn. Hokios, oder? Vollkommen Sinn. Ich dachte lange Zeit, dass es nicht bezüglicherweise, sondern bezwinglicherweise heißt. Das finde ich auch super. Okay. Okay, wir können eigentlich mal weitergehen. Und zwar AIDS feiert ein Comeback. Es gibt immer wieder mehr AIDS-Infektionen. Wollte ich einmal so kurz als einen kleinen Shoutout zu Krankheiten, die lange nicht mehr in den Medien waren. Ja, AIDS kommt tatsächlich zurück und die AIDS-bekämpfenden Kondome schützen. Was sagt Breast Cancer dazu? Ich glaube, die halten sich mal so im Gedächtnis. Es war ja zwischendurch die Ice Bucket Challenge, ne, mit dem ALS. Das war ja übrigens auch so ein interessantes Ding, dass sie jetzt tatsächlich da dass da Geld zusammengekommen ist, dass die irgendwie noch ein paar Genome da dekodiert haben und tatsächlich zusammenkratzen konnten. Nee, und dass tatsächlich da wohl Fortschritte gab. Ja, wieder mal eine unheimlich doofe Aktion, die jeden genervt hat, aber es ist was bei rumgekommen. Und jetzt denke ich mir eigentlich, die hätten das niemals publishen sollen, dass da jetzt was bei rumgekommen ist, weil jetzt gibt es noch umso mehr Gründe, nochmal so eine Geschichte zu machen, weil es tatsächlich was geholfen hat. Aber also eigentlich muss man ja sagen, es war ja eine nette Aktion. Die Tatsache, dass 90% der kleinen Mädels ist einfach nur toll fand, bei Twitter und Facebook sich spärlich bekleidet vorzuzeigen, wie jemand kaltes Wasser über sie schüttet. Sei jetzt mal dahingestellt. Chris Hemsworth. Den habe ich gar nicht gesehen, das gucke ich mir gleich an. Oh, der war so hot. Oh God. So hot. Shoutout to Chris Hemsworth. Tor. Oh, ich hab noch was Schönes über Bayern. Darüber möchte ich unbedingt noch reden. Und zwar. Ja, lass uns noch die Bavarian. Im letzten Jahr gab es so viele Maßkrugschlägereien wie noch nie auf dem Oktoberfest. Und zwar 47 Stück. Und zwar hauen die sich da wie blöde die Maßkrüge um die Ohren. Und zwar ist auch da wieder ne, ganz klare Gender-Unterteilung. Männer schlagen gerne, Frauen werfen. So. Und man hat herausgefunden, dass die tödlichen Unfälle verhindert wurden, weil die Leute ständig die Maßkrüge aneinander schlagen und somit die Konsistenz oder die generelle Stabilität der Maßkrüge vermindern, so dass die dann eher brechen, anstatt heile zu bleiben auf dem kaputten Kopf. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Also quasi die Entwicklung, es gibt mehr Schlägereien, aber weniger tödliche Zwischenfälle, weil die Maßkrüge schon vorher quasi angeknackst sind. Mein Interesse hielt sich leider so weit in Grenzen, dass ich nicht geguckt habe, ob es wirklich Tote gab. Aber die schweren Verletzungen und die Toten wurden wohl verhindert, weil die Maßkrüge wohl so feste gegeneinander gehauen werden, dass sich die Struktur und die Architektur der Maßkrüge, also dass die so instabil werden, dass die eher auf dem Kopf brechen, anstatt dass der Kopf unter Maßkrug bricht. Ja, macht Sinn. Vielleicht sollte man da mal eine EU-Richtlinie für Maßkrugstabilität und oder so wie bei Baseballschlägern. Einführen. Es gibt ja bei Baseballschlägern auch absichtliche Sollbruchstellen, damit man die nicht auf der Straße als Waffe einsetzen kann. Ganz wichtig. Ja, genau, für Maßkrüge. So, ja, hast du noch was? Boah, also ich merk heute, wir kommen so langsam zurecht. Vielleicht war Bavarian Rhapsody mal wieder so die Idee, hey, wir haben endlich ein Thema gefunden, an dem wir uns entlanghangeln können. Ich fand Bavarian Rhapsody eigentlich gut, weil das Interessante finde ich ja, also das habe ich mir dazu überlegt bei dem Thema, Bavarian Rhapsody oder das bavarische Mindset sozusagen, ja, dieses mir ist komische mir. Dörfliche, da hatten wir ja auch neulich schon mal drüber geredet, ist ja, das finde ich so verrückt, das ist ja quasi institutionalisiert da. Du hast es ja normalerweise, ich kenne das, ne, wenn man mal irgendwie, das kennst du ja mit Sicherheit auch, wenn man kommt mal mit der Band so ein bisschen rum, fährt in irgendwelche Orte, wo man noch nie vorher war, und das sind dann teilweise irgendwelche kleinen komischen Dörfer und da gibt es dann ein Stadtfest so und das junge kleine hippe Stadtfestkomitee hat sich so, also, wir laden mal eine schöne Rock'n'Roll-Band ein, so, dann kommt man da an und man ist es irgendwie so die absolute Attraktion und du so, nicht nur die Alten, sondern selbst so die Durchschnittsleute auf der Straße gucken und so, boah, der trägt eine Lederjacke, Skinny Jeans, weißt du so. Und das Krasse finde ich halt, das kenne ich aus so kleinen Käffern, aber das ist halt in München genauso und das finde ich halt absolut crazy. Ich hab in Bayern Musik immer nur in Coverbands gemacht und da muss ich sagen, hat sich das eigentlich genauso angefühlt wie in Mitteldeutschland, nur dass ich die Leute halt nicht verstanden habe und immer die 110 schon im Handy gewählt hatte, weil ich nie wusste, ob das jetzt ein harter Dialekt ist oder ob derjenige einen Schlaganfall hat. Aber ansonsten muss ich sagen, hat sich da die bayerische Mentalität ja nicht sonderlich von den anderen Dörfern abgesetzt. Nur dass es halt wirklich dann immer sehr kulturell konservativ war. Also, ne, die Jugendlichen reden auch schon oder reden immer noch alle bayerisch und egal wie alt du bist. Und ich kann mir vorstellen, als Nicht-Bayer, wenn man da hinkommt und die Schule wechselt und die Eltern sagen, komm, wir ziehen jetzt mal nach Bayern, ich weiß nicht, ob das jemals schon mal jemand gesagt hat. Ich weiß auch gar nicht, ob man in dieses soziale Umfeld einfach so reinkommt als Außenseiter. Aber ich merke, dass die ganzen Jugendlichen dort wirklich alle schon so fest bayerisch sind. Und ich weiß nicht, ob man das einfach so wieder ablegen kann. Ja, du hast ja schon eine unglaubliche Heimatverbundenheit. So. Und ich meine, die Bayern ist ja auch sogar literally quasi, sind ja die Südstaaten Deutschlands sozusagen. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich, da kann man ja wirklich auch die Parallelen ziehen. Das ist ja einfach, du hast einen extrem hohen Patriotismusanteil da. Religiös. Genau, sehr religiös. Es werden irgendwie Traditionen gefeiert und, sagen wir mal, wenn notwendig, auch mit Waffengewalt beschützt. Und das ist ja schon... Zum Beispiel in Ansbach, ne? Der mit der Axt. Der hat ja auch wirklich... Aber machen wir mal weiter. Ich finde das interessant, weil das ist ja so ein... Für mich ist das ein skurriles Phänomen, weil du hast quasi... Das beschränkt sich auf irgendwie so eine Region im gewissen Sinne, aber dann findest du dasselbe Muster überall auf der Welt wieder, wo halt quasi so, ja, wo du halt diese patriotischen, vielleicht auch nationalistischen Strukturen hast. Und das sind immer genau dieselben Dinge. Also es sind Traditionen, klassische Rollenverteilung, Religion oder halt irgendwie Glaube, Spiritualismus in irgendeinem Sinne. Sprache auch, Dialekt. Und meistens natürlich auch in der Regel so glorifizierte Führungspersonen mit extrem hohen Zustimmungsraten. Wie jetzt, also könnte man auch wieder einen Vergleich zur Türkei zum Beispiel ziehen. Da hast du, ich weiß jetzt nicht, ob das gewagt ist, den Erdogan-Seehofer-Vergleich anzustellen. Ich glaube, so im gewissen Sinne, ja, wenn man jetzt nicht sagt, ja, aber der ist ja gar nicht, also ich denke schon, dass es da gewisse Parallelen gibt. Und was ich mich immer gefragt habe, ich bin nämlich den ganzen Abend bei dieser Hochzeit, bin ich wirklich mit wachen Augen gegangen und habe geguckt, ob irgendwo das CSU-Parteibuch aus dem Sakko rausragt. Und ich dachte mir wirklich die ganze Zeit, wer wählt den denn hier? Ne, ich meine, die werden ja wirklich immer gewählt und es waren jetzt natürlich nicht so viele alte Schweinebauern auf der Hochzeit. Aber ich habe mir immer gedacht, so, ne, wer von euch hat jetzt den Seehofer gewählt? Ich wollte auch wirklich ans Mikro gehen und sagen, jetzt einmal her, ne? Titten auf den Tisch. Wer war das mit dem Seehofer von euch? Aber ich kam wirklich nicht zu dem Punkt, wo ich sage, okay, der ist jemand, der setzt sich sonntagabends hin und macht den Seehofer-Podcast an Und ja, vielleicht haben sie auch, vielleicht war das einfach, die haben gewittert, dass da, ne, du warst einfach Fremder drin und deswegen konnten die jetzt nicht ihre Agenda sozusagen offen. Ja, meinst du, die haben sofort, so wie der Terminator. Haben das analysiert und gesagt, oh, die Fremdkörper irgendwie. Und sobald du aus dem Festzelt raus warst, hat sich der das Bruttoinlandsprodukt diskutiert. Die Bierbank hat sich dann umgedreht wie in so einem James Bond Table. Da war so eine strategische Karte drauf for Bavarian World Domination. Für die bavarische Expansionspolitik über die Grenzen der Alpen hinaus. Angriffskrieg gegen Preußen. Aber jetzt mal wirklich, also ich hab mich sowieso ganz oft, ich frage mich das auch bei der CDU, ne? So junge, intelligente, vor allem nicht frustrierte Jugendliche bis junge Erwachsene, wer ist so frustriert genug, dass er die CDU wählt? Weißt du, das ist jetzt auch wieder gemein. Es gibt bestimmt Leute, die wirklich, die sehen sich ja wirklich gut repräsentiert mit dieser Partei, aber manchmal denke ich mir wirklich, und mit der CDU wählst du ja auch eigentlich immer die CSU mit, ne? Man muss es ja mal ganz klar sagen. Das ist ja eine Perspektivfrage, glaube ich. Du wächst ja auf und quasi, das ist so ein bisschen, die CSU sind sozusagen die Guten in deinem Auge, weil du hast es nie anders gelernt. es ist so richtig. Ja, wieder dünnes Eis. Alle aufs dünne Eis, ja. Kommt Jungs, kommt, kann nichts passieren. Ja, aber noch mal ganz kurz, bevor wir den Kuchen anschneiden, die Hochzeitstorte. Also ich frage mich wirklich, dann bleiben wir bei der CSU, da können unsere Hörer sagen, ja, stimmt genau, die CSU, die zurückgebliebenen Rednecks. Unsere hauptsächlich CDU-wählende Hörerschaft kann sich dann wirklich denken, wer wählt dort den Seehofer? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Zuhörer, der wirklich guten Gewissens Seehofer wählt aus Bayern und uns sagt, so sieht's aus, das ist gut an dem Mann. Und vielleicht der putterrote Kopf von Seehofer repräsentiert mich in jeder Frage meines Lebens. Vielleicht sind es auch einfach alles Protestwähler. Meinst du? Die sich immer wieder sagen, so, das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, warum man gegen die seit, ich glaube, 100 Jahren irrelevante, nein, nicht 100 Jahren, aber seit, glaube 30, 40 Jahren irrelevante SPD in Bayern Protest wählen muss. Aber ich würde sagen, das machen wir mal in einem anderen politischen Thema und dann googeln wir auch mal ganz kurz den Seehofer Wikipedia-Artikel durch und informieren uns dann so oberflächlich, dass wir darüber Witze machen können. Weiter zu dieser wunderschönen bayerischen Gesellschaft und die ich da auf der Hochzeit kennengelernt habe. Ist für mich zum Teil ein Buch nur noch mit 5 Siegeln. 2 habe ich schon durchbrochen. Aber ist es für mich immer noch das unbekannte Bayern. Also so ein klein bisschen, okay, das ist halt einfach ein bisschen dörflicher, ne? So zu der Frage, warum sind die so, wie sind die so? Und das andere, dass das natürlich auch alles ein bisschen unsichere Jugendliche sind, die dann das Bayerischsein als ja, Zugehörigkeit, ne? An Mann legen. Ja, du kannst dich auf jeden Fall, dran klammern. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, wenn du halt so ein sehr prominentes und starkes, ausgebautes Konstrukt hast, wie diese bayerische Identität halt, dann musst du nicht mehr viel Arbeit reinstecken, dir selber irgendwas auszudenken. So. Das ist, wenn dir selber nichts einfällt, dann nimmst du einfach das, weil das ist einfach schon komplett fertig ausgebaut, musst gar nichts mehr machen, außer halt Lederhose anziehen und ab dafür. Oder Dirndl, je nachdem. Und ich denke, das ist, ja, es gibt mit Sicherheit sehr identitätsstiftend für viele. Es ist die Frage, ob das halt im Long Run sozusagen die gesündeste Variante ist, wenn man nicht mal links und rechts. Also man trifft ja dann doch hier auch im außerhalb von Bayern in Deutschland einige Leute, wo man dann schon hört, okay, der ist Bayer, der hat noch so ein klein bisschen Akzent und Dialekt. Und ich finde das auch alles süß und niedlich. Aber ich meine jetzt auch wirklich, in jedem Akzent und Dialekt, ich habe noch nie gesagt, oh, das nervt mich jetzt aber. Ne? Also ja, wenn jetzt mein Gegenüber zu mir kommt. Das ist ja dann auch ein humoristisches Element. Das ist ja auch nett, aber sobald es dann viele sind, dann wird es auf einmal bedrohlich. Also ich merke zum Beispiel auch an mir, mein absoluter Lieblingsdialekt ist ja Hamburg und der ganze Norden in Deutschland. Ja. Und ich merke bei mir selber, dass ich immer so einen leichten Sympathisanten-Dialekt annehme, wenn ich mit Norddeutschen unterwegs bin. Ich glaube, das ist aber generell so. Wo ich mich dann wirklich am Ende des Abends frage, ne, was ist passiert? Das habe ich in Bayern aber nicht gehabt, zumal auch der bayerische Dialekt auch wirklich schwer ist. Das kann man nicht einfach so annehmen. Aber was zum Beispiel passiert, das ist mir passiert, als ich nach Köln gezogen bin von Hamburg. Ich hätte nie in meinem Leben geglaubt, dass ich mal dieses Artikel vor Eigennamen setzen, dass ich dass ich das mal adaptieren würde. Und es war wirklich, ich habe 3 Wochen in Köln gewohnt und auf einmal so, die Petra, meine zu der Laura, dass der Lukas dem Achim gesagt hat, weißt du? Ja. Und ich hätte das vorher, das war vorher so, oh, das, what? Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich das in einer SMS-Nachricht schreibe. Na? Ja. Kannst du dem Luke bitte sagen, dass? Ja. Und ich denke, what? Oh. Aber, das ist echt verrückt. Okay, dann lass uns doch mal schön nach ein bisschen Dialekt und vor allem immer wieder, um sympathisch zu bleiben, sagen, man ist ja selber auch nicht viel besser, wenn man den anderen so auf die Mütze gibt. Und wir verabschieden uns damit jetzt in unsere erste kleine Raucherpause und hören uns gleich wieder bei Bavarian Rhapsody und Creamspeak. Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Creamspeak. Ihr Podcast für Rhapsoden und das fahrende Volk. Jetzt 100% halal und koscher. Wir sind beim Thema Bavarian Rhapsody. An der Stelle möchte ich mal ganz kurz mal ein dickes, fettes Fuck you geben an die Fliege, die mir heute Nacht permanent ins Gesicht geflogen ist. Das war ich konnte schon nicht schlafen und man musste einen Ventilator anmachen bei mir. Was noch schwieriger macht zu schlafen, weil der halt Lärm macht. Aber es war viel zu warm und deswegen habe ich einen Ventilator angemacht. Und dann ist diese Scheißfliege einfach in so einem 5-Minuten-Abtakt mir immer direkt ins Gesicht geflogen. Das wäre also, im schönen Bayernland nicht passiert. Bayern ist nicht. Ich glaube, da hast du so viel Hornhaut auf den Ohren und am Gesicht, da hörst du und spürst du es gar nicht mehr, wenn eine Fliege um dich rumfliegt. Oder du snapst die einfach so aus der Luft so. Das kann ich natürlich nicht. Ich glaube, in Bayern leben Menschen und Fliegen in friedlicher Koexistenz und stören sich das nicht. Das glaube ich auch. Denn mehr sind mehr. Okay. Ich habe eine Geschichte gelesen, ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast. Ein Lehrer hat Schüler im Klassenraum eingesperrt. Nee, so, und gehört. Die Geschichte, weil das erinnert mich an etwas, was ich selber erlebt habe. Wo denn? Ich weiß es leider nicht. Das, remember those old times when you were raped by your teachers? Also der hat memories. hat wohl gesagt, okay, ihr geht erst raus, wenn die Stunde beendet ist, wenn ich das sage und wenn die Hausaufgaben gemacht habt. Dann hat er sich mit dem Stuhl in die Türschwelle gesetzt und dann hat er die nicht rausgelassen und hat wohl auch einem Schüler in den Bauch geboxt. Dann wurde der Lehrer angezeigt und der Schüler, der wohl in den Bauch geboxt wurde, kam auch nicht. Für mich hört sich das immer wieder so nach einer klassischen Eigendynamik an, die sich dann irgendwann entwickelt aus so einer ganz kleinen Sache. Glaube auch. Ein Lehrer, der ohnehin wahrscheinlich nicht gut beliebt ist. So, dann ist der Vater von dem einen Typen ist Anwalt. Und ja, genau. Und irgendwann wird das Ding dann wieder richtig groß. Also der hat wahrscheinlich so einen leichten pädagogischen Fehltritt gehabt und wollte ihn nicht rausgehen lassen, ist ohnehin schon seit 10 Jahren ausgebrannt. Und jetzt wurde auf einmal der anatolische Botschafter einbestellt. Genau, und jetzt soll der türkische Sportminister auch noch für den Mann sprechen, weil das nicht angehen kann, ne? Dass hier in unserem Land die Rede- und Kinderschlagfreiheit einfach so unterbunden wird. Also der eigentliche Skandal ist, dass Erdogan nicht per Videoschaltung in den Gerichtssaal sprechen durfte. Genau, und er wollte halt einfach sagen, hier geht keiner aus dem Klassenraum, bis Erdogan nicht hier war. Und und dann wollte die eine kleine Sau einfach da an dem vorbeigehen, da hat er sich halt eine Schelle gefangen. Frechheit, ey. Und ja. Und mir fällt dazu ein, weil ich habe auch mal, also ich wurde nicht eingesperrt, aber in unserer Klasse war es so, ich habe einfach gern Leuten in den Bauch geboxt. die ich nicht rauslassen wollte. Nee, wir hatten einen Sportlehrer und der war immer relativ lax, hat gesagt, ja, nehmt euch einen Fußball und spielt jetzt einfach 2 Stunden. Und der hat dann irgendwann den Dusch- und Umkleideraum von den Mädels einfach zugeschlossen und ist dann nach Hause gegangen. Zwei Stunden. Ja, also. Da Leute drin waren? Da waren noch Leute drin. Ich weiß auch nicht, wie das. Also, das sah quasi so aus. Das war ein langer Gang und dann gab es links den Mädelsraum, rechts den Jungsraum und dann kamen die Duschen und dann kam das Schwimmbad. So. Und die waren dann quasi nach dem Schwimmbad. Ihr hattet ein Schwimmbad? Ja, wir hatten ein Schwimmbad bei uns in der Schule. Du, habe ich Alter, erzählt, bei meiner letzten Schule, ich wäre auf einer krassen Schule gewesen, wo ich Abi gemacht habe, da hatten wir die Sporthalle von den Telekom Baskets, mein Freund. Holy shit. Ja. Und auf jeden Fall schloss der dann da die Mädels nach dem Duschen ein. Also er hat nicht mit denen geduscht, sondern ne, die haben da geduscht. Und er schloss sich mit den Mädels in der Dusche ein. Nein, der ist dann einfach nach Hause gefahren. Oh, cool. Und dann musste, und ich weiß noch, es war die Alicia. Also ne, die musste dann die Glastür, das war auch noch eine Glastür, ich verstehe nicht, wie man da nicht sehen konnte. Also ich denke mal, die waren noch alle am Duschen und ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Okay. Ich kann es mir wirklich nicht erklären, das war eine Glastür, man muss ganz klar gesehen haben, dass dahinter sich Mädels umziehen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur erraten, ob man sehen konnte, ob sich da Mädels umgehen. Ich habe es mir nie selber angeguckt. Habe ich nie geguckt. Der hat die da eingeschlossen und irgendwann, so nach 2 Stunden, haben die dann die Glastür eingetreten und sind abgezogen. Und wie der Lehrer das gehandelt hat, war toll. Der hat sich nämlich einmal kurz entschuldigt und dann hat er nur die Mädels zum Eisessen eingeladen und wir Jungs mussten dann da stehen und dachten uns, warum werden wir nicht eingeschlossen? Aber nochmal so im Vergleich. Und dann war die Sache aber auch beendet. So im Sinne von, ja, das ist halt auch nur ein Mensch und der macht auch mal einen Fehler. Der reagiert mal über oder unter, wie auch immer. Aber wie gesagt, da gehören auch immer 2 zu. Vielleicht hat der Lehrer den Jungen einfach nur geschubst. Ich denke jetzt mal schwer nicht, dass er ihn wirklich geschlagen hat, weil sonst wäre da nicht einfach, ne, der Junge wäre da nicht ferngeblieben, sonst hätte man sich da wirklich für einsetzen müssen. Aber die ganze Sache stinkt wieder zum Himmel und es hört sich wieder nach etwas an, was gar nicht so schlimm war, auf beiden Seiten wahrscheinlich. Und so im tollen Jahr 2016 wird dann halt doch immer mal gern aus einer Fliege, ich wollte einfach nur so den kleinen Segway von deiner Fliegen-Story, zum Elefanten gemacht. Sehr fantastische Überleitung, das trifft sich auch tatsächlich super gut. Dann würde ich jetzt nämlich direkt mal die Elefanten-Story. Die Elefanten-Story. That one time I went elephant poaching. And then, ich würde dann tatsächlich meine Cream of the Week, glaube ich, direkt anschließen, okay, weil da geht es nämlich um ein ähnliches Thema. Von wegen 2016 Hysterie und reaktionäre Reaktionen im weitesten Sinne. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Es gab ja jetzt nach diesen ganzen schrecklichen Cop-Shooting unarmed Black Civilians und dann wiederum Civilians-Shooting-Cops-Incidents. Ich habe heute ein Video gesehen, wo 2 Leute auf einem Boot eine Schildkröte von Meeresdreck und Müll befreien und sie wieder ins Meer setzen. Fand ich schön. Hat mich tief beruhigt und mir all die Angst vor Terrorismus genommen. Sehr gut. Und zwar, es gab ein Video, das war, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es letzte Woche oder so irgendwann gesehen. Das ist so ein, so ein Classic Shaky Handy-Kamera-Ding, wo irgendwie 2 Police Officer vom so wie noch Local County Community Police Department eine schwarze Frau und ihren Beifahrer anhalten, so verkehrskontrollenmäßig, was ja extrem vorbelastet ist jetzt nach diesem ganzen Gedöns. Und halt dann so erstmal so anfangen, so, Madam, bla bla, do you know why I pulled you over today? Und sie so, no sir, keine Ahnung. Genau. Nein, und dann sagt er irgendwie so, are you familiar with vehicle code 123, bla bla bla. Und sie so, no, keine Ahnung. Und dann sagt er, ja, it's actually, also es ist irgendwie illegal, an einem warmen Sommertag ohne Ice Cream irgendwie Auto zu fahren. Dann geben die dann halt so ein Ice Cream Cone und sagen so, have a nice day. Und die Frau ist halt total, du merkst, sie war vorher ein bisschen tense und ist dann auf jeden Fall total relieved und fängt halt an zu lachen. Ich glaube, die fängt sogar an zu weinen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall so. Und die Cops haben so ein bisschen versucht, sozusagen so happy Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und irgendwie. Und während sie dann in Ruhe das Eis isst und sich nicht konzentrieren kann, wird sie erschossen. Genau. Nein. So, auf jeden Fall das Ding. Und ich habe das gesehen und dachte so, okay, vermutlich haben die der Frau so einen gehörigen Schrecken eingejagt, so wer weiß, aber ich glaube, das Ganze war, oder würde ich zumindest gerne glauben in meiner Naivität, in guter Absicht irgendwie gemacht, um ein bisschen versucht, irgendwie die Spannung irgendwie rauszunehmen und irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, ne, so als friendly reminder, dass es auch noch so ein bisschen Nächstenliebe und so gibt und dass die Kluft nicht ganz so. Ja, so als kleines Zeichen leider auch Tropfen auf dem heißen Stein. Das eigentliche Problem ist ja eigentlich genau das, was da stilisiert wird, nämlich dass die Gewalt, die die amerikanischen Polizisten haben, vom Gesetz her, eigentlich zu groß ist, als dass sie von einem einzelnen Individuum verantwortungsvoll getragen wird. Darum, das ist ja eigentlich so das Problem. Und das einhergehend mit einem immer noch... Ja, und vor allem die Leute, die Officers, die nicht mehr mit umgehen können und einen Powertrip fahren. Genau, genau das. Also, dass die Gewalt, die du hast, dass du nicht im Sinne des Volkes, zu dem auch die schwarze Bevölkerung gehört, vertrauensvoll umgehst. Und eigentlich zeigt das ja genau das. Man versucht jetzt... Und ich find's eigentlich... Ich finde, es ist der falsche Weg. Du kannst nicht sagen, okay, es gibt bei uns in den Polizeikräften Individuen, die einmal den immer noch grassierenden und in der Gesellschaft fest verankerten Rassismus, in ihrem Job, wie soll man sagen, Dieser Rassismus ist einfach immer noch fester Teil der amerikanischen Gesellschaft von bestimmten Individuen. Und diese Individuen haben ihren Rassismus ja im Job mit dabei. Dieser Rassismus leitet die Waffe. So, ne? Dieser Hass und einmal diese Parteilichkeit für bestimmte Bevölkerungsgruppen sind ja eigentlich ausschlaggebend für all die grausamen Dinge, die die Polizisten dort zum Teil tun. So, ich denke, das ist auf jeden Fall, ne, das ist quasi, da sind wir uns einig, aber ich war noch gar nicht ganz fertig mit der Story. Ach so. Und zwar habe ich dann nämlich jetzt vor ein paar Tagen nochmal so ein Video gesehen, das ist an meinem Newsfeed aufgetaucht, keine Ahnung. Wahrscheinlich so, if you like this video, you might also enjoy. Und das war von einem, es gibt ja mittlerweile so super viele so Content-Networks, so, weiß nicht, sowas wie AJ Plus, so, das ist ja von Al Jazeera oder halt irgendwie, das war jetzt von Fusion, was auch immer das ist, keine Ahnung, auch so ein, die halt so Web-Videos machen und ein bisschen, ich sag mal so, journalistisch angehaucht. Oder halt Huffington Post, Buzzfeed, so die Abteilung, ne? Auf jeden Fall war es von so einem Ding und das war halt so ein, quasi so eine Art Reaction-Video auf das Video und der Vorschau-Frame davon war halt schon so ein Black Dude, der halt irgendwie in die Kamera gesprochen hat und dann halt daneben dieses, der Screenshot aus dem Originalvideo und dann einfach so mit fetten Untertiteln so The problem with this video oder so, mhm. What's wrong with this video? Und ich dachte schon so, hab's mir dann trotzdem mal angeguckt und da gibt halt dieser Kollege da von dem Fusion Network, warte mal, ich will ihn jetzt nicht unnamed lassen, ich hatte den Namen irgendwo hier, der heißt, Moment, es ist weg, okay, egal. Also auf jeden Fall der Dude da von Fusion gibt quasi seinen Kommentar ab zu dem Video und sagt halt mehr oder weniger, ja, also das Ding ist, ne, ihr habt der Frau halt irgendwie, ihr habt die quasi total traumatisiert, indem ihr da übergepult ist, oder beziehungsweise die ist schon traumatisiert und jetzt ist sie total triggert. Und ihr habt im Grunde genommen, das ist nicht der Way irgendwie, ja. ordentliche Charles, wie heißt man noch ganz kurz? Charles Pullamore, so heißt der Typ. So, und im Grunde genommen, ihr habt alles falsch gemacht. Ich muss sagen, weniger. Also die Intention ist natürlich wieder eine liebe und eine nette, aber das Problem dabei ist ja, ihre Reaktion ist ja wahrscheinlich nicht die Tatsache, oh, sie ist so froh. Ich weine, weil ich so glücklich darüber bin, dass jetzt auch noch ein paar andere, dass es auch noch andere Polizisten gibt und ich jedes Mal Angst haben muss, sondern eher die Erleichterung, weil jeder, wenn du als Schwarzer angehalten wirst, gerade in irgendeinem, in einem kleinen Kaff, dann denkst du dir erstmal, scheiße, jetzt ist wieder mein Leben, ja, hängt jetzt wieder davon ab, was dieses Individuum mit Waffe in der Hand, ja, von Schwarzen hält. So, da, ja, das ist, also klar ist das nicht das Problem, aber das ist ja das, was dir erstmal so durch den Kopf geht. So, es ist ein unfassbar schwieriges und komplexes Thema. Genau, also aber die Tränen sind ja eher die Erleichterungstränen, dass dir jetzt nichts passiert ist, ne? Das heißt, es ist natürlich schön, das als Zeichen zu zeigen, aber eigentlich ist das Problem ja immer noch das, dass die, dass die Möglichkeiten, die du als Polizist in Amerika hast, oder die Kompetenzen, die du einfach hast, die du auch nicht erfüllst, nämlich verantwortungsvoll mit einer Waffe, mit der du frei bist, zu schießen, umzugehen, dass ja das Problem ist, dass die Leute den Polizisten nicht mehr vertrauen. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder versucht man jetzt über 20 Jahre hinweg für jedes Video, das zeigt, wie ein Polizist einen Schwarzen erschießt, ein Video zu machen, wo du einem Schwarzen ein Eis gibst. Oder man versucht einfach der Bevölkerung klarzumachen, und die Fälle, die ihr seht, das sind Einzelfälle, wobei klar ist, dass es das nicht ist. Das sind einfach die Einzelfälle, die erwischt wurden. Der alltägliche Rassismus, den ist auf jeden Fall da. Ja. Mir geht es auch nur darum, ich sehe auch, für mich ist das auch, also es gibt einen gewissen Punkt da, also das stimmt schon. Das ist einfach halt, ich sag mal, irgendwo schon problematisch in der Ausführung. Was mich bothert an dem ganzen Ding, ist sozusagen, dass ich gehe davon aus, dass die Leute das gut gemeint haben, sozusagen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du als Local Community Thing dann so ein Police Department, dass du, wenn du dann so einen öffentlichen Backlash bekommst gegen deine Aktion, wo du eigentlich nur versuchen wolltest, irgendwie ein bisschen Stigma abzubauen und ein bisschen halt Ängste abzubauen und, ne, das war gut gemeint, aber du wusstest es nicht besser, dass du dann noch mehr verunsichert bist und gar nicht mehr weißt, wie du dich sozusagen verhalten sollst gegenüber. Also ich bin ganz ehrlich, für mich ist dieses Video eher für die Weißen als für die Schwarzen, die betroffen sind. Dieses Video zeigt eher, ist dann eher wieder so ein kleines Argument für die Weißen, die sagen, ja, aber der Polizist hat ja auch ein Eis gegeben. Es gibt ja auch noch Nette. Ne? Aber klar, es kann natürlich auch von Leuten sozusagen missbraucht werden, zu sagen, ja, here, but look at those guys, they gave that dude an Eis. Ich meine, das Problem, also ich frage mich halt, wie viel Medien- und Social Justice Kompetenz können wir von einem Local Police County irgendwie erwarten? In so einem, weil das ist extrem. Ich verstehe das. Die haben ja auch keine PR-Agentur da dran. Gehe ich jetzt mal davon aus. Das ist einfach nur irgendwie so Dudes. Also wir gehen davon aus, dass es nicht gestaged ist so. Und ich weiß nicht, in der Großstadt, in New York wäre das vielleicht was anderes, weil die sind näher an diesen ganzen sensiblen Themen und dieses Ganze, man muss ja mittlerweile unglaublich aufpassen, ne? Was darf man jetzt sagen, was ist jetzt irgendwie auf einmal, was ist Fatshaming, was ist Cultural Appropriation, so bis hin zu diesen ganz lächerlichen Geschichten. Ja. Stell dir mal vor, die Frau wäre jetzt dick gewesen und genau, dann gibst du dir noch ein Eis. Genau, Ice Cream, das geht gar nicht. Auf jeden Fall, da war ein Kommentar. Lady, do you know that it is not allowed for fat people to drive without an ice cream cone? It looks hilarious. Nein, da war halt eine Black Lady, die wohl scheinbar aus der Stadt kommt, die hat drunter kommentiert. Ich lese das einfach mal vor, weil das fand ich nämlich eigentlich ganz gut, den Kommentar. Daniel Curtis schreibt: As a black person with a black 70-year-old son, I agree that tensions are very high right now for both us and cops. And yes, it is very scary to get pulled over. You used to be scared of receiving a ticket, now you're scared of losing your life. However, I live in this town where the video was recorded. They were genuinely trying to relieve some of those tensions. Dear Fusion, everything doesn't have to be broken down in a negative light. Yes, there are bad cops. Yes, there are bad citizens. But the same way we broadcast the bad ones, what's wrong with showing the good ones? We can all say that... We can all say what should have been done or what could have been done, but can we at least be thankful that they tried? There was so much laughter at the end. I'm sure a day was made. Ja, ich denke, dass man... Mir ein bisschen so, sorry. Lass mal bei solchen Dingern, also ja, wir dürfen das ansprechen, dass das vielleicht nicht die eleganteste Art und Weise war, irgendwie Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Aber auf der anderen Seite so, lass uns versuchen, Verhältnismäßigkeit irgendwie zu haben in unserer Reaktion auf sowas, weil nachher bashst du Leute weg, die sich dann gar nicht mehr trauen, irgendwas zu machen und dann verlieren wir vielleicht was oder so, ne? Was? Ich denke auch, dass ein ganzes Problem dabei ist auch, man sieht dann die kleinen County-Polizisten sowas Nettes machen und die weiße und schwarze Bevölkerung wartet immer noch auf dieses große Zeichen, ne? Von Präsidenten, von Amtsträgern, ja, ne? Also wirklich die großen Zeichen. Wirklich vielleicht mal auch einfach die Rechte oder nicht jetzt unbedingt die Rechte, aber die Möglichkeiten, die ein Polizist hat, mit der Waffe umzugehen, zu beschneiden und ganz klar zu sagen, so wie in Deutschland, du kannst in Deutschland nicht jemandem einfach in die Brust schießen, wenn du die Vermutung hast, dass er dich erschießen könnte. Das war ja auch dieses ganze Zimmermann-Problem. George Zimmermann, der als hat eine Waffe dabei gehabt. Das ist genau mit Common Sense Gun Laws und so. Genau. Da hast du wieder ein Lobby und es ist eigentlich ein Hohn, dass quasi dann, um jetzt da auch, kannst du quasi auch eigentlich die Brücke zu so Amokläufen oder sowas schlagen. Dass dann quasi dagegen extrem Stimmung gemacht wird, einfach so ganz normale Regularien einzuführen. Ja, das ist also das eigentliche Problem, um nochmal dahin zurückzukommen, ist ja nun wirklich, dass die Rechte der Polizisten, mit ihrer Waffe umzugehen in Amerika, einfach absolut bescheuert sind. Du hast in so vielen Möglichkeiten das Recht als Polizist, aber leider auch als Privatperson, von deiner Waffe, von deinem Waffenrecht Gebrauch zu machen. Mhm. Und das sorgt ja für die Angst. Und in der schwarzen Bevölkerung weißt du dann auch noch, wenn diese Waffenrechte, die du als Polizist hast, gepaart mit einem latenten Rassismus in der weißen Bevölkerung, ja, auf dich als unschuldigen Autofahrer. Du bist freiwillig, mehr oder weniger. Genau, und dieses Gefühl hatte dann wahrscheinlich auch der eine Kommentator, der das Video negativ kommentiert hatte, vielleicht weil der auch einfach nicht in einem kleinen Dorf mit netten Polizisten wohnt wie diese Frau. Und klar, man muss das Ganze nicht negativ sehen, aber man darf kritisch damit umgehen. Und ich denke, dass man das Ganze so weit kritisch betrachten muss. Also ich frage mich immer, was soll denn noch passieren? Es werden doch, jetzt momentan sind die großen Medien eher dabei, den Terror in Europa zu porträtieren oder aufzuzeigen. Und dieser wirklich, der Polizeiterror, ich meine Terror, ne? Es ist die Angst. Mhm. So, Terror ist Angst. Und die Angst zu fahren, und du siehst, und selbst ich als weißer Deutscher, fahre durch die Stadt und wenn ich die Polizei neben mir vor mir sehe, denke ich, oh shit, hast du alles richtig gemacht. Ja, so, ja. Und wenn ich das jetzt mal sehe und mir denke, okay, und da muss ich sagen, ach komm, die machen auch nur ihren Job und die haben jetzt auch keinen Bock, mich anzuhalten. Und jetzt denke ich mal... Vorhin haben die keinen Bock, mich abzuschießen. Ja, ja, und vor allem dürfen die mich nicht abschießen. Und das ist das Wichtige. Selbst wenn die Bock hätten, dürften sie es nicht. Und jetzt musst du einfach mal, versuchst du dich in die Person von einem 20-, 30-jährigen Schwarzen zu versetzen und sagen, okay, und ich sehe jetzt die Polizei und ich denke, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die mich abschießen wollen, ist da. Könnte sein, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich abschießen dürfen, ist auf jeden Fall da. So, und jetzt muss ich wirklich gucken, stimmt alles, ne? Ist bei mir, habe ich meinen Blinker gesetzt? Ich meine, es gab diese eine Frau, ja, die da zu Tode gewirkt wurde. Ich muss jetzt irgendwie dafür sorgen, dass ihm meine Visage passt. Ja, so. Genau. So, und dann denkst du wieder, okay, und das ist jetzt einfach Roulette, so Rassenroulette. Yeah. Ja, ne? So, ich setz die 6 auf schwarz. Ja, und wenn du Pech hast, und es ist dann wirklich, und dann muss ich sagen, ne, Amerika lobt sich immer als das freie Land, und das ist ja genau so, die wichtigste Freiheit ist die Freiheit aufs eigene Leben. Ne, das ist die Freiheit zu existieren, die Freiheit ohne Angst leben zu können, ohne Angst, dass dir jemand das Leben nimmt. Das ist das eigentliche Naturgesetz. Das ist Rousseau und Hobbes, ne, nach dem ganzen Mensch ist dem Mensch ein Wolf und wir unterschreiben diesen Gesellschaftsvertrag, weil wir Angst davor haben oder weil wir ohne den Gesellschaftsvertrag jederzeit davon ausgehen müssen, dass der andere Mensch uns das Leben nimmt. Schenkt. Genau. Ja. So, und deswegen leben wir in einer Gesellschaft, deswegen haben wir den Gesellschaftsvertrag mit unseren anderen Mitmenschen geschlossen. Und das wirkt immer wie so ein bisschen diese ganze Polizeigewaltsdiskussion. Es ist so eine Sonderregel. Genau, das ist so eine Grauzone, wo man sagt, das ist quasi so ein Freemium-Game. So, wenn du die Pay-to-Win-Coins bezahlst, dann darfst du auch Leute abschießen ohne Konsequenz. Ja. Und dieses Abschießen ohne Konsequenz, das ist natürlich, die meisten Leute sagen, ja, ich habe gar kein Interesse daran, meine Seele damit zu belasten, dass ich mal jemanden umgebracht habe. Das kann es ja trotzdem nicht sein. Ja, das ist ja, genau. Weil du merkst ja, das reicht ja eben halt eben nicht. Weil du hast genug Leute, die trotzdem snappen. Also genau. Und das führt uns einfach mal zum nächsten Thema, würde ich einfach mal sagen. Denn wir haben hier Trump oder die amerikanische AfD. Das finde ich, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man in den Netzwerken liest, oh ja, der dämliche Trump, die Amerikaner sind ja so bescheuert. Erstmal sind die Amerikaner nicht bescheuert und die sind auch nicht blöd. Ja? Und dann denke ich mir, ja, aber selber haben wir eine AfD im eigenen Land, die großen Zuspruch erfährt. Ja? Und die immer noch nicht öffentlich grob in die Kritik oder zumindest in eine kritische Haltung gerät, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt langsam darüber nachdenken, ob der Verfassungsschutz einschreiten muss, wenn Gauland antisemitische Äußerungen tätigt, ja? Warum darf der immer noch weiter, ne? Warum darf der weiter seinen Beruf ausüben, den er da hat als Politiker? Und dann wird aber gesagt, ja, aber hier in Trump, der Typ hat ja gesagt, dass Soldaten alle bescheuert, also was weiß ich, dass er sich fragt, warum haben wir Atomwaffen, wenn wir sie nicht benutzen. Und da muss man sagen, okay, da ist noch so ein bisschen Verhältnismäßigkeit dazwischen, aber da muss ich ganz klar sagen, wir sind nicht die Leute, die hier mit den Steinen werfen sollten. Wir haben in Europa genauso ein Problem mit rechten Populisten wie in Amerika. Und das Letzte, was man von Trump gehört hat, war, dass er die Familie Kahn, die am Demokratischen Parteitag oder bei dieser Democratic... Der Vater von dem toten Soldaten. Genau, dass er da gesprochen hat und gesagt hat, hier, Mr. Trump, Sie haben nichts geopfert. Muss ich auch sagen, stimmt auch nicht ganz. So klar hat er auch was für sein Land geopfert. Und er hat dann auch ungefähr so geantwortet und hat gesagt, ja, er hat... Ne? Ich meine, wenn du als Millionen... tolle Häuser gebaut. Ja, nee, man hätte auch... Passt natürlich wieder nicht mehr daraus sagen, könnte man zu, ich habe hier 1000 Jobs besorgt und habe dafür 3 Ehen durchgebracht, weil ich ein Arsch bin, weil ich halt mein Geld geiler finde, aber das ist auch irgendwie Opfer bringen. Klar hätte man dafür schöner sagen können, ich bin jetzt auch ganz sicher kein Trump-Befürworter, aber ich bin ein Befürworter von ordentlich geführter Politik, die nicht... Stop Trump-Shaming. Ja, die nicht in der Schlammschlacht endet. Denn momentan muss man sagen, okay, ihr werft euch jetzt gegenseitig nur Scheiße an den Kopf und eure Politik wird damit geführt, dass ihr nicht sagt, wir machen das, sondern eure Politik hat eher ein Augenmerk, ein Leitmotiv, das sagt, der andere ist schlechter als ich, anstatt zu sagen, ich bin besser als der andere, ne, für euch. Und dann muss ich mir sagen, muss ich sagen, die letzten 8 Jahre Obama-Politik haben ja gezeigt, dass genau dieser Wahlkampf nicht funktioniert. Der Wahlkampf auf Kosten der anderen Partei funktioniert nicht, wenn man in einem Zwei-Parteien-System danach 4 Jahre lang mit dieser anderen Partei arbeiten muss. Das ist, denke ich, tatsächlich, da habe ich irgendwo, Ich bin so ein bisschen, ja, wie sagt man, schwierig. Es gibt ja, also das ist ja sehr emotional geführter Wahlkampf in den USA und die, das, das Maß an Emotionalität habe ich natürlich jetzt nicht als Außenstehender. Aber was ich interessant fand, hatte ich in irgendeinem Zusammenhang gelesen, war, ihr habt jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, mit zwei Kandidaten wie Hillary Clinton und Donald Trump quasi einen richtig kritischen Treffer gegen das Zwei-Parteien-System zu landen, und ihr nutzt es nicht. So, das ist ja immer was gesagt wird, ist quasi das, die Wahl des geringeren Übels sozusagen. Also dass nur weil Trump so scheiße ist, sollten wir jetzt nicht unbedingt Hillary wählen. Ich kann es nicht so gut beurteilen. Ich glaube persönlich, dass Hillary eigentlich eine ganz okay Präsidentin abgeben würde. Vor allen Dingen, ich bin ja immer noch für Bernie als Vize, aber wie auch immer. Aber auf jeden Fall fand ich den Gedanken interessant zu sagen, so okay, das ist jetzt wirklich wäre tatsächlich eine gute Gelegenheit, auch wenn man dann meinetwegen in the end dann vielleicht doch Clinton wählt oder wie auch immer. Aber einfach mal sich zu überlegen, so ist das tatsächlich die beste Lösung nur mit diesen zwei Parteien? Ja, ganz, ganz sicher nicht. So, das ist den meisten Beobachtern aber auch schon seit längerer Zeit klar. Und das ist ja auch die große... Aber der amerikanischen Bevölkerung glaube ich halt eben... Ich glaube auch, dass vielleicht nach dieser Wahl die ersten Augen in der bürgerlicheren Bevölkerung aufgehen werden. Du hast... und ich denke auch, wer jetzt auch immer gewinnen wird... ich glaube, es spielt keine große Rolle, denn es wird sich kaum etwas ändern. Du hast im Parlament, ne, du musst ja alles, was der Präsident beschließt, alles, was er an guten Voraussetzungen hatte, wie zum Beispiel eine Mauer zu bauen, muss ja erstmal durchs Parlament kommen und wird dann natürlich auch dort nicht durchkommen. Ne, ist klar. Ja totaler Blödsinn. Die Republikaner haben jetzt schon die nächste Wahl, die haben die jetzt schon abgeschlossen und haben schon die nächste Wahl im Blick. Und die werden es sich ganz bestimmt nicht für die nächsten 8 bis 30 Jahre mit der mexikanischen Bevölkerung, mit den mexikanischen Wählern verscherzen und jetzt hier so einen kleinlichen Krieg mit Mexiko anfangen. Also ne, mit einer Mauer dazwischen keinen wirklichen. Abgesehen von dem, der sowieso schon stattfindet. Genau, so. Also ich glaube, das eigentliche Problem, die eigentliche Angst vor Trump ist, glaube ich, nicht die Tatsache, dass sie jetzt denken, da sitzen Verrückte an den Atomwaffen, sondern ich glaube, die eigentliche Angst vor Trump ist die Angst vor dem... ja, vor dem fest verankerten Establishment, das ja auch hinter Hillary Clinton steht. Die große Angst vor einer Trump-Wahl ist, dass die Leute sagen, wir haben nicht Angst davor, dass sich alles ändert. Ich glaube, es ist eher die Angst und die tiefe Gewissheit, dass sich nichts ändern wird. Es wird genauso weitergehen wie vorher und dass sie dann merken, selbst wenn da ein Clown, ein absoluter Vollidiot und ein absolut menschenverachtender Vollidiot an der Macht ist, ja, es ändert sich trotzdem nichts. Und dann wird, und davor, das ist, glaube ich, die große Angst. Und ich glaube, das ist auch die große Angst des Establishments, dass das so langsam, und wie gesagt, wir setzen nicht die Aluhüte auf, sondern das einfach ganz klar. Ich habe meinen Aluhut immer so halb auf. Ach so, zur Sicherheit. Ich habe unterziehen. So eine Alu-Kipper habe ich. Und dass einfach die große Angst da ist, dass sich trotz Trump oder mit Trump, dass sich immer noch nichts ändert und dass die wahre Politik immer noch von den Lobbys gemacht wird und dass die Probleme werden die gleichen sein. Ich denke ehrlich gesagt, dass eigentlich dass politischer Wandel eigentlich von der Bevölkerung ausgeht. Nur, dass halt der Großteil der Bevölkerung einfach... einfach sich nicht engagiert. Ja. Aber eigentlich macht die Gesellschaft die Politik so. Und die Politik, die Führungsriege sozusagen, wird sich irgendwie immer gesellschaftlichen Realitäten anpassen müssen. Also nicht jetzt im Sinne von gesellschaftliche Realitäten, weil natürlich gibt es da eine politische Verantwortung. Aber ich denke halt, dass eigentlich der Wandel eher auf einer gesellschaftlichen Ebene stattfindet. Also ein Wandel... wird auf jeden Fall stattfinden, und zwar die ganzen wahlverdrossenen Amerikaner werden für Trump wählen. Und das ist auch, es gibt übrigens einen schönen Artikel von Michael Moore, den er vor ein paar Wochen, hier unser liebster dicker Bowling for Columbine Regisseur, ja. Und der hat geschrieben, dass die Wahl wird eigentlich durch die Wähler entschieden, die normalerweise nicht wählen. Und das ist halt Redneck America. Das sind die Leute, die die sozialen Verlierer darstellen. Das sind die Leute, die normalerweise nicht wählen, die also verloren sind. Und Trump hat genau das geschafft, diese Leute zu mobilisieren. Auf seinen Parteitagen, schon allein bei seiner Wahl zum republikanischen Kandidaten. Er hat genau das geschafft. Er hat es geschafft, diese Wähler, die normalerweise nicht an die Wahlurne gehen, die normalerweise verloren sind von der Politik, die zu mobilisieren. Als der Typ, der jetzt was sagt, der jetzt wirklich denen eine Stimme verleiht, die da zu Hause sitzen und von Foodstamps bei Walmart einkaufen müssen. Und ich denke, das ist ja eigentlich schon relativ bezeichnend. Also allein der republikanische Kongress, der oft, wie sagt man, dieser Auftaktkongress quasi, da ging es ja schon gar nicht mehr da geht es ja gar nicht mehr um Inhalten. Nee. Um Inhalte mittlerweile. Das ist ja einfach nur noch, es ist so ein Schreckenswahlkampf, weißt du? Da wird quasi irgendwie das Bild vom libertarian, zerfressenen, verkrüppelten, inkompetenten, impotenten Amerika irgendwie gezeichnet, was von Obama irgendwie in den Abgrund geritten wurde. Und wir müssen jetzt das good old Reagan America zurückholen. Ja. So, das ist ja eigentlich das Einzige. Und es geht nicht mehr um irgendwelche realistischen Fakten und Zahlen. Es gab ja so wirklich diesen einen Interview-Ausschnitt von dem einen Kollegen, der meinte so, bla bla bla, Crime Rates and Murder have gone up, und die Interviewer und so, nee, die sind runtergegangen und das sind die offiziellen irgendwie genau, Statistiken. Das habe ich in der Zahlen Tonight Show oder so gesehen. Ja, genau. Eine Daily Show, genau. Und dann, und er ist einfach vollkommen realitätsfremd. Oder so, yeah, but that's like your opinion. So. Genau, so nein, es ist nicht meine Meinung, es sind ganz klare Statistiken. Nee, ist. Ja. Und, ja, die Statistiken vom Government, die kann man ja nicht trauen. So. Also, ich muss sagen, was mir momentan auffällt, ist einfach, Hass ist wieder so unheimlich in. Und das gilt für mich, und wenn ich diese Bilder sehe von dem Republikaner oder Trump-Parteitag, es sind ja eigentlich nicht die Republikaner, und da brüllen wirklich Leute mit hassverzogenen Fratzen in die Kamera. Wenn ich mir die Bilder des türkischen Putsches ansehe und der Erdogan-Anhänger, die mit hassverzogenen Fratzen in die Kameras schreien, schlagen und wüten, dann fällt mir immer was, und jetzt wird's richtig schön platt, nee, nicht so platt, aber dann fällt mir immer wieder ein Herr-der-Ringe-Zitat ein, das also wirklich, das schießt mir immer wieder in den Kopf, wo Theoden bei der Schlacht von Helm's Klamm dort steht und sagt, was kann der Mensch gegen einen solchen tollkühnen Hass anrichten? Ja, ja, und ja. Genau das denke ich mir dann immer, wenn ich hunderttausende Trump-Anhänger, ja, genau, Trump-Urukais, da sitzen Sänger und höre, hängt sie auf, sperrt sie ein, also wirklich, es geht hier um Mordrio und oder ja, on Mordrio, wirklich. Und in der Türkei, die Putschisten, die Leute, die dann denen der Kopf abgeschlagen wird, die mit Gürteln und Schnallen und allem Möglichen verprügelt werden, und hängt sie auf. Erdogan wird gesagt, wir sterben für dich, wir töten für dich. Was kann der normale Mensch gegen solch einen tollkühnen Hass antun? Tun. Und das erfüllt mich immer dann doch wirklich mit einer ganz realistischen, ohne Panik und ohne unrealistische Sorge, mit einer leichten Angst, wenn ich mir denke, ist es wieder soweit, dass einzelne große Führer es schaffen, die ganzen frustrierten Leute hinter sich zu versammeln und zu verführen. Genau. Und ich würde sagen, die letzte Pause sparen wir uns. Wir sind ja jetzt schon bei einer knappen Stunde angekommen. Ja. Und damit wir nicht ganz so traurig aufhören. Ich wollte gerade sagen, also das ist wieder so ein Ding, an dem Punkt greift dann wieder eigentlich genau das Martin Luther King Quote, ne? Es ist einfach dieses, du kannst es nicht irgendwie mit Gegengewalt verhindern. Du musst es einfach, glaube ich, und ich glaube, da musst du wahrscheinlich sogar einen Maßstab anlegen, der unser aller Lebzeit noch übertreffen wird sozusagen, und einfach wirklich in einem ganz langen Run denken. Einfach sagen, so, wir müssen es sozusagen mit Liebe, Engelsgeduld und ganz viel Fingerspitzengefühl ausmerkeln über die nächsten 500 Jahre oder so, und dann einfach hoffen, dass... Ausmerkeln? Subversive CDU-Wahlsprüche. ich werde dafür bezahlt, dass ich ab und zu mal... Nein. Und einfach das sozusagen... Es hilft nicht, da panisch drauf zu reagieren. Man muss bestimmt, aber quasi mit wie so ein... Wie bei so einem schwer erziehbaren Hund oder so. Weiß ich auch nicht. Oder wie mit einem schwer erziehbaren Volk. Und genau das, was Theoden dann am Ende macht. Und vielleicht kommt unser Gandalf auch noch 5 vor 12 über den Hügel geritten. Und aber in diesem Fall reiten wir den Uruks nicht von der Seite in die Flanke und erstechen ab und zu, alle. Weißt du, einfach ab und zu, das sind ja auch kleine Maßnahmen. Es muss ja nicht immer der ganz große Warfare sein. Ne? Einfach mal seinen Nachbarn in die Arme nehmen. Genau. So. Einfach mal ab und zu von der Seite vom Geheimeingang so ein Gimli in die Menge werfen, weißt du? Oder einfach mal zusammen abends um 10 vorm Lagerfeuer Creamspeak hören, sich mal ganz doll in den Arm nehmen. Ist wirklich und, so. Genau, deswegen, ja, meine Cream of the Week ist jetzt nicht so super lustig, aber ich finde es sehr skurril. Der Good Turn. Ja, okay. Also, vielleicht können wir was loslassen. Haben wahrscheinlich schon einige Leute gehört, aber für die, die es nicht gehört haben, in La Palma hat es ein Feuer gegeben. Und zwar, weil ein Obdachloser in den Wald geschissen hat und dann sein Klopapier angezündet hat. Und es ist sogar jemand bei gestorben. Da ist leider ein Feuerhüter, also ein Wildhüter oder ein Förster dabei gestorben. Und der Mann sitzt jetzt auch gerade auf der Anklagebank. Ich glaube sogar jetzt gerade. Das ist ein Deutscher, ne? Das ist ein Deutscher, Aussteiger. Ein Flüchtling eigentlich. Man muss eigentlich auch echt? Mal sagen, ja. Stimmt. Also eigentlich, also ist ein Obdachloser. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gehört, dass es tatsächlich so ist, dass in Spanien viele deutsche Obdachlose leben. Also wirklich in irgendwelchen Höhlen am Strand. Der Mann lebte übrigens auch in einer Höhle. Und das ist ja eigentlich schon so ein bisschen deutsche Flüchtlinge, ne? Die dann auch ihr Aufenthaltsrecht missbrauchen. Und ja, und dieser Mann hat dann halt wirklich in den Wald gemacht, wahrscheinlich so wie tausende Male vorher auch. Das wird jetzt. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum braucht man im Wald Toilettenpapier und vor allem, warum muss man das danach anzünden? Und ja, also jetzt, und auch so ein Luxus-Toilettenpapier und das auch nicht ein zweites Mal zu benutzen und anzuzünden. Was denkt der Mann eigentlich, die undankbaren Flüchtlinge? Ja, also einfach mal gucken, was die Deutschen als Flüchtlinge so in der Welt anrichten. Das war meine kleine Cream of the Week. Um uns noch ein bisschen blöder zu machen, habe ich noch was anderes. Und zwar ist die Schweizer Umweltministerin Doris Lenhardt oder Leuthardt, ist die jetzt vor ein paar Wochen die Bevölkerung zu mehr Sparsamkeit aufgefordert hat. Und zwar hat sie das Interview gegeben, als sie gerade in ihrem Privatjet aus Abu Dhabi zurückgeflogen ist. Was, echt? Ja, also so Leute, die sich selber zum Living Meme machen und unsterblich machen mit solchen Aktionen. Und ich glaube, die auch einfach mal gucken wollten, mal sehen, wie weit ich gehen kann. Teil einer lange angelegten PR-Kampagne wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. So, und das nächste Mal wird sie dann mit ihrer eigenen Schiffsflotte, mit ihrem eigenen Dampfer genau. Öl ins Meer. Wo sie auf ihrer Privatbohrinsel genau, Delfine tötet. Ein Statement zum Ökostrom abgibt. Ja. Delfine tötet. Also um vorher auf der lieben, ernsten Note zu bleiben, nicht immer sofort Angst haben. And here we have a picture of our minister dynamite fishing in the Philippines. Ja, für die Rechte von Delfinen im Meer. Ja, genau. Also um nochmal zu dem alten, guten Herr der Ringe / Türkei und Amerika zurückzukommen. Ich denke, ich habe auch einen schönen Artikel von Thomas Gseller im Spiegel gelesen. Eine kleine Kommune. Jetzt denkst du ja einfach nur noch Namen jetzt aus. Wahllos, von Heinz Friedrichsen. Nein, ich habe eine schöne Kolumne zu der gesamten Angstsituation gelesen, dass man sich halt doch nicht immer dann in Panik versetzen lassen sollte. Ins Boxhorn jagen. Also. Genau, einfach auch die Erdogan-Demonstranten, ne? Das waren ja dann irgendwie 10.000, 15.000. Statistisch gesehen, ich glaube, das war weniger als 1% der in Deutschland lebenden Türken waren da wirklich demonstrieren. Und die Bilder suggerieren einem dann meistens auch, dass es sehr viele Leute waren. Aber es waren dann gar nicht so viele. Und von den Leuten, die da waren, die meisten Leute wissen gar nicht, was sie machen. Und die wirklich harten, hassverzogenen Fratzen werden da wirklich gerne in die Kameras gehalten, um zu zeigen, ja, das sind doch recht viele. Aber es sind gar das nicht ist so ja, viele. Das ist ja auch einfach dieses Phänomen. Weil das Ding ist ja auch, wenn wir jetzt als normale Scream-Speak, reasonable, Stimme der Vernunft, Bevölkerung, gegen jeden Scheiß anprotestieren müssen, der so von irgendwelchen, hassverzogenen Fratzen in irgendwelche Kameras geplört wird, dann hätten wir ja 365 Tage im Jahr gar nichts anderes mehr zu tun. So, wir müssen quasi durch unser Alltagshandeln sozusagen einfach unsere Agenda nach vorne bringen. Genau, in der Hoffnung, dass irgendwann andere Leute mitmachen. Ja, genau. Weil sonst machst du den ganzen Tag nichts anderes, als gegen die NRA oder gegen Erdogan oder gegen Trump oder so zu demonstrieren. Dann kommst du gar nicht mehr dazu, selber irgendwie produktiv zu sein für das Gute sozusagen. Genau. Und mit diesen Worten hören wir, glaube ich, unsere dieswöchige Folge auf für das Gute mit Creamspeak. Wir wünschen euch eine entspannte Woche ohne Hass und selbst wenn wieder irgendwas passiert, die nächsten Anschläge reinkommen, denkt daran, es gibt ganz viele Anschläge da draußen, über die nicht berichtet wurde. Es ist viel schlimmer, als ihr eigentlich... Denkt einfach daran, es gibt viele schöne Dinge, Eiscreme schenkende Cops und Schildkröten, die im Meer gerettet werden, von denen man nicht hört. Und lasst euch nicht immer kaputt machen. Lest vielleicht nicht unbedingt die schlimmsten Schlagzeilen, bevor ihr schlafen geht. Und auch nicht morgens. Teilt es euch ein. Einmal die Woche Terrorwarnungen lesen. Und das reicht dann, um informiert zu sein. Und es ist wirklich nicht so schlimm, wie man sich manchmal ausmalt. Wir wünschen euch eine schöne, entspannte Woche. Stay creamy. Bis zum nächsten Mal. Bye. Creamspeak.